types of humility. J'ai dit qu'il y a in the natural world that are evil. Ich habe davon gesprochen, dass es zwei Arten von Demut gibt, die beide bösartig sind auf dieser Welt. Donc j'avais dit qu'il y a deux types de humiliation dans ce monde qui sont tous les deux mauvais. One is what we just talked about, that is of the flesh. Eine ist vom Fleisch, people. Nämlich Leute zu respektieren. L'un est est une humiliation charnelle, celle de respecter les gens. The other is pretending to humble yourself. Und die andere ist so zu tun, als ob man sich demütigt. Et l'autre est de faire semblant de s'humilier. And you know as a child of God that you are pretending. Aber du weißt als ein Kind Gottes, du nur so tust und das ist bösartig. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu es en train de prétendre de t'humilier. Okay, you don't believe, but let me pretend to be there. Ich glaube nicht, aber ich tue so, als ob ich glauben würde. Je crois peut-être pas, mais je prétends de croire. I will ça, not, je peux être avec les, I will not humble myself. Let me pretend to humble myself. Ich demütige mich nicht, aber ich tue so, als ob ich mich demütige. Aber damit legen wir uns mit dem Heiligen Geist an. Je me soumets peut-être pas, mais je prétends de me soumettre. Mais là, wie kann ich das am besten sagen? Tu agis contre le Saint-Esprit et ça c'est un problème. You know, I don't know how people can be a pastor without Christ. Ich weiß nicht, wie Leute sich Pastoren nennen können ohne Jesus Christus. Je sais pas comment on peut avoir tant de pasteurs mais qui n'ont pas Jésus Christ. Because you know that you are a child of God, or let me say a preacher or a pastor. You are against. The battle is spiritual, not physical. Weil als du dich Kind Gottes genannt hast, als du dich Pastor genannt hast, hast du dich damit auf die feindliche Seite positioniert. Du bist jetzt ein Feind des Satans und das ist eine geistliche Sache, ein geistlicher Kampf. Du machst dich angreifbar. Parce que quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ou alors tu dis que tu es un pasteur ou quoi que ce soit, tu es maintenant un opposant du diable et c'est un combat spirituel que tu dois combattre. And I don't know how they live without submitting to Christ. No wonder in Nigeria they are dying anyhow. Und ich pastor that have died this year. Und ich weiß nicht, wie diese Leute sich in diesen Krieg stellen sozusagen, ohne Jesus Christus wirklich zu haben. Deswegen sieht man auch in Nigeria, dass Pastoren einfach so sterben wie Fliegen sozusagen, einfach die ganze Zeit zugrunde gehen, weil sie nackt sind vor dem Teufel. C'est pour ça aussi, c'est la raison pour laquelle que beaucoup de pasteurs, par exemple au Nigeria, sont en train de mourir, parce que ils s'engagent dans un combat spirituel, mais sans avoir Jésus-Christ, sans avoir le Saint-Esprit, et là tu es pratiquement sans armes devant ton adversaire, si t'as pas le Saint-Esprit. You don't pretend to be Christ when you are not Christ. Wenn du tust nicht so zu Christus zu gehören, wenn du nicht zu Christus gehörst, das ist sehr gefährlich. C'est très dangereux de prétendre d'appartenir à Jésus-Christ si ce n'est pas le cas. Because you are dealing with two powers, Christ and Satan. Du legst dich damit zwei Kräften an, mit Christus und dem Satan. Parce que quand tu le fais, tu es automatiquement, t'as automatiquement deux adversaires, le Christ et le diable, de puissance. That's why the good of this world is so risky. Deswegen ist das Gute dieser Those Welt of you that so riskant. Are after the good of this world is die so von risky. Euch, die immer noch hinter dem Guten dieser Welt her sind, ist gefährlich. C'est pour ça le bien de ce monde est très très dangereux. You know to be there for them. Für Menschen da zu sein. Être là pour nos prochains. Ohne Christus. Sans Jésus Christ. It's not true Christ. The motive is not Christ. The value is not Christ. The reason is not Christ. Der Grund ist nicht Christus. You endanger yourself. Das Motiv ist nicht Christus. Dann bringen wir uns selbst in Gefahr. Parce que si ton motif, si ton motif n'est pas Jésus Christ et tu veux absolument aider d'autres personnes, tu te mets toi-même en danger. You know, Satan, though the good of this world is the money, but Satan hates it. Das Gute dieser Welt ist zwar dämonisch, aber dennoch hasst es der Teufel. Le bien de ce monde peut être diabolique, mais le diable lui-même déteste le bien de ce monde. Not to talk of Christ. Für Christus ist es bösartig. Et tout comme pour le Christ, c'est aussi mauvais devant ses yeux. You know, if Satan ties somebody down, and you want to go and lose that person, maybe through finance, through different things that people are in need of. Mm. And Satan tied him down, and you are going to lose him. You better be ready for Satan. Yeah. Because you that is going to lose him. If you don't have a higher power is Christ. Mm. And you want to lose somebody down. That's why to give people money to people, somebody have to be careful. Wenn der Satan jemanden in Gefangenschaft hat, jemanden Gefangenschaft von verschiedenen Sachen, ob es eine Gefangenschaft von Krankheit ist, von Süchten ist, von sonstigen Sachen, und du gehst dahin und willst dieser Person helfen, diese Person aus dieser Gefangenschaft des Teufels befreien, musst du bewaffnet mit einer höheren Kraft dahin kommen. Wenn du unbewaffnet dahin gehst, wird der Teufel auf dich losgehen, weil du ihm seinen Besitz wegnehmen willst. Du willst ihm seine Geisel sozusagen wegnehmen. Natürlich wird er dann auf dich losgehen. Und wenn du da nicht bewaffnet bist, bist du ein leichtes Spiel für den Satan. Si par exemple, on veut, deswegen muss man aufpassen, wem man Geld gibt und wem man Hilfe schenkt und was für einem Namen man das macht. Si par exemple, on veut aider une personne qui est en captivité du diable. Par exemple, elle a des problèmes financiers ou quoi que ce soit. On doit être conscient que si on arrive à libérer cette personne, le diable va se retourner contre nous. Et dans cette situation-là, si tu n'as pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit, tu as un grand problème parce que le diable va maintenant te poursuivre. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Quel est le motif, enfin, quelle est la raison pour laquelle j'aide mon prochain, j'aide ma famille ou quoi que ce soit. Que ce soit, si tu veux, par exemple, si tu loges quelqu'un ou alors tu leur donnes de l'argent, quoi que ce soit, cette personne et en captivité du diable pour une certaine raison. Si tu libères cette personne, le diable, comme je disais tout à l'heure, va se retourner vers toi et tu as absolument besoin du Saint-Esprit. It is not about you choosing Christ alone. Are these people you are helping choosing Christ? Es geht nicht nur darum, ob du Christus wählst, sondern die Leute, den Leuten, denen du hilfst, wählen sie auch Christus. Et la question est pas seulement que si toi tu choisis Jésus-Christ, mais la personne que tu veux aider, a-t-elle aussi choisi le Christ? If I'm choosing Christ and they are not choosing Christ, I will not be there for them. Wenn ich Christus wähle und diese Menschen sich weigern, Christus zu wählen, kann ich nicht für sie da sein. Parce que si moi je choisis Jésus-Christ et la personne que je veux aider n'a pas choisi Jésus-Christ, je ne peux pas aider cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. You know, humility. And if you look at Christ's side, the good of this world, Christ's side, we just talked about Satan's satanic side. That's Satan's side of it. Satan is not pleased with you because you want to free somebody he put in bondage. And you are not even doing God Christ. Because what you are doing, it's not the motive, the value, the desire is not Christ. Wir haben gerade was passiert, wenn du dich als Wohltäter aufspielst und versuchst, Menschen zu helfen, die in einer teuflischen Gefangenschaft sind. Dem Teufel gefällt das natürlich nicht, weil du ihm versuchen willst, seinen Besitz wegzunehmen. Und genauso gefällt es aber auch Jesus nicht, weil du versuchst, mit physischen Waffen einen geistlichen Kampf zu gewinnen. Und das wird auch nicht funktionieren, weil du auf beiden Seiten unbewaffnet bist, weil du nicht mit dem Geist Gottes agierst, sondern mit Fleisch und Blut versuchst, etwas zu reißen, was aber nicht funktionieren wird. Donc, comme on disait tout à l'heure, si tu veux libérer quelqu'un qui est dans la captivité du diable, le diable va sa colère va se retourner contre toi parce que tu es en train de lui voler sa propriété, par exemple. Et le problème est que Dieu de l'autre côté ne sera pas satisfait avec ton œuvre parce que ton œuvre avec ton œuvre tu glorifies pas Dieu mais tu glorifies ta chair parce que tu dis que ouais je suis une personne de généreux ou quoi que ce soit, donc tu t'opposes les deux puissances sans choisir vraiment un côté des puissances, et ça c'est un grand problème. You know what what we just said is in James 4. Ce qu'on vient de dire, c'est dans Jacques 4. 5. I don't know if we have, because what we have today, there are so many, we have not even started. Amen. Mm-hmm. You want us to go there? Okay, let's go there. James Jacques 4. Jacques 4. Verse 4 to 6. De 4 à 6. He said, you adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of this of the world is enmity with God? You are good to the world. You want to be good to the world. You are enemy of God. Du willst ein Freund der Welt sein, du möchtest gut zur Welt sein, aber damit machst du dich zum Feind Gottes. Tu veux être un ami de ce monde, tu veux être un bienfaiteur, mais avec ces actes, tu deviens un ennemi de Dieu. Because your motive, your value, your desire is not Christ. Weil dein Motiv nicht Christus ist. You both side, your side and that side, and whoever you are going to be, you want to be there for. Für dich geht es nicht Christus und bei diesen Menschen, denen du helfen willst, geht es auch nicht Christus. Parce que ton désir, ton motif n'est pas Jésus-Christ. Mm-hmm. Pour toi-même, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Et pour la personne à qui, laquelle tu veux aider, pour elle non plus. He said, whosoever, therefore, will be a friend of the world, is the enemy of God. Mm-hmm. Ah, ah, praise donc, the Lord. Can you see Jesus' hand? Yeah. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 6. Verset 6. Oh, let's read 5 and 6. Do you think that the scripture said in vain? The spirit that dwelleth in us lusteth to envy. You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. And you never allowed Christ to be everything for you. Und du lässt nicht the part of you that is Christ is envy of your mind. Because yourself is in your mind, but I don't know if you get it. Du bist ein Kind Gottes und dennoch versuchst du ein Freund dieser Welt zu sein und der Geist, der in dir ist, ist eifersüchtig auf dieses Verlangen, was du der Welt schenkst, aber was du nicht dem Herrn schenkst. Donc tu es un enfant de Dieu, mais pour toi, mais tu ça se manifeste pas dans tous tes actes. Donc l'esprit de Dieu que tu as en toi est est jaloux de tes pensées qui sont pas comblées, qui sont pas remplies de Jésus-Christ. Then in verse 6, he said, but he giveth more grace. Wherefore he said, God resists the proud. The proud is somebody that wants to help others without Christ. Und die Stolzen, die Hochmütigen sind die, die meinen, aus eigener Kraft zu helfen, ohne Jesus Christus zu helfen, in der Lage zu sein, ein Helfer zu sein, ohne Jesus Christus. Mais bien plus grand est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde la grâce aux humbles. Le problème, c'est que si tu veux aider quelqu'un sans Jésus-Christ, ça montre que tu es orgueilleux parce que tu ne te soumets pas à Jésus-Christ et tu dis que je suis assez puissant pour sortir cette personne de sa captivité. Allow Christ to be praised and not the flesh. Lass zu, dass Christus gepriesen wird und nicht das Fleisch. Amen. Donc on doit permettre que Jésus-Christ soit glorifié et pas la chair. These people, they will sing your praise and not Jesus' praise. Diese Leute werden Loblieder zu deinen Ehren singen, aber nicht zu der Ehre von Christus. Denn niemand ist gut ohne Jesus Christus. Personne n'est bon sans devant Jésus-Christ, seulement Jésus-Christ est bon. Parce que si par exemple tu aides une personne, cette personne va pas remercier Dieu, elle va te remercier, elle va remercier ta chair, et là tu te mets en danger. And that's why you know there's a place in the Bible said that's in Matthew. He said, if you do good to people, don't blow a trumpet. There's nothing wrong in blowing a trumpet. If that trumpet is Christ's trumpet. Amen. Deswegen steht auch in Matthäus, dass wenn du Leuten Gutes tust, sollst du das nicht an die große Glocke hängen, sollst du dich überall proklamieren, davon erzählen. Stimmt, weil es dann um dich geht, um Menschen. Aber wenn du Gutes tust im Namen von Jesus Christus, sollst du... Say it loud! I'm Christ, I'm proud. Und wenn es aber um Christus geht, da sollst du es laut sagen, weil Christus wird 24-7 im Himmel gepriesen. Weshalb nicht hier auf Erden auch? Wir sollen nicht hier auch dafür gepriesen werden, was er durch einen Menschen, was er durch dich getan hat. Amen. C'est pour ça qu'on doit pas, on doit pas eine große Glocke hängen. Ja, groß machen. On doit pas se vanter si on a aidé quelqu'un par exemple. C'est parce que si on l'a fait charnellement. On a le droit d'être fier de ce qu'on a fait si on l'a fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui doit être glorifié. Look at verse 6 again. It says, but he giveth more grace. Therefore, he said, God resists the proud. He fights against the proud. Er kämpft gegen die God Menschen. Is against you. No, Christ is against you. And Satan is against you. Christus ist gegen dich. Aber der Teufel ist gegen dich. Du bist sozusagen Christ in der Luft. Le Christ va être contre toi et le diable est... De toute façon, il est contre toi. Si tu es orgueilleux. Parce que rien n'est bon sans Jésus-Christ. Years ago in Nigeria, people always say, I've heard a lot that good people, they don't last. They die so early. You can see the reason. Christ, he said he resists because it's all about them, the good people. They are so proud. It's all about, they want to be praised. And not Christ. Und there's Satan. We say you want to lose somebody that I tie down. You cannot do that. Und in Nigeria haben wir früher mal gesagt, Menschen, die so gutherzige Menschen, sterben zuerst, sterben sehr früh. Und es stimmt auch, weil diese Menschen, sie sind unbewaffnet. Sie haben Jesus Christus nicht. Sie mischen sich in die Dinge des Satans ein, weil sie Leuten helfen wollen, die vom Satan gefangen sind. Aber sie kehren aber auch Jesus Christus gleichzeitig den Rücken, weil sie von ihm nichts wissen wollen und meinen, aus ihrer eigenen Kraft Leuten helfen zu können. Natürlich bist du dann leichtes Spiel und kannst direkt auf einmal verschwinden. En Afrique ou général dans ce monde, on dit souvent que les bonnes personnes partent en premier. Mais c'est pas. Mais si on relaie ça maintenant avec ce qu'on vient d'entendre et ce qu'on vient de lire, c'est normal parce que ces personnes-là, s'ils n'ont pas Jésus-Christ, ils ont donc deux adversaires. You know when people died and they are saying they are talking about them, I don't listen and I can see the reason why they will be killed. Leute über Menschen trauern. Not in Christ. Und ich dann höre, wie nett diese Leute waren, wie fürsorglich diese Leute waren. Dann erkenne ich direkt, was der Grund war, weshalb diese Leute zugrunde gegangen sind, weil es nur um sie selbst ging. Quand je vois par exemple pendant des enterrements, Quand les gens sont en train de parler et ils disent que ouais, cette personne était gentille, était généreuse, elle aidait toujours les personnes et tout. Les gens sont surpris pourquoi cette personne est morte. Mais moi, je comprends pour la raison pour laquelle elle est morte. Parce qu'elle n'était pas armée pour le combat qu'elle combattait. Praise the Lord. Hallelujah. Ok. Klarstellen. Dieses falsche Demut ist nicht nur bezogen auf das so tun als ob, bewusst so tun als ob. That you know, knowingly, unknowingly. Aber unbewusst kannst du auch so. Ja, genau, unknowingly. So kann man auch so eine falsche Demut. Ja, yeah, unknowingly. Full of self. Genau, indem man zum Beispiel, wenn es um Sachen geht, die dir Christus gegeben hat, was gut ist, aber du sagst, nee, ich will mich nicht im Vordergrund stellen. Ich möchte nicht, dass man auf mich guckt. Aber es geht um Jesus Christus. Jesus Christus sagt eigentlich, dass das eigentlich, du sollst das auf die große Glocke hängen. Mhm. Aber weil du die ganze Zeit denkst, ja, aber ich möchte nicht, dann bist du wieder unbewusst, zeigst du eine falsche Demut. Mhm. Und das ist eben das, was man auch bemerken soll. Also man soll jetzt nicht im ganzen Zeit denken, ja, okay, ich bin ja eh nicht, ich tue ja eh nie bewusst einen auf falsch oder so, ich mache das eh nicht bewusst, sondern du kannst es auch unbewusst machen, indem du das, was Christus dir gibt, immer zurückstellst mit der Absicht, Ich möchte es nicht, ich möchte mich nicht in Vordergrund stellen, aber das, es geht ja nicht um dich, es geht ja um Christus. And that's why you prove whatever you are doing. You prove it. If it is Christ or not, prove it. Prove your humility. Okay, ganz kurz. Kannst du das übersetzen, was Eva gesagt hat, gleich? Darf ich das für kurz? Die englischen Leute. Oder soll sie zuerst? Please, you speak. Okay. Olivier va aussi bien aussi d'ajouter que cette fausse humiliation peut être n'est pas forcément qu'on fait consciemment. Par exemple, si Dieu nous donne quelque chose et on dit que je vais pas le faire parce que j'aime pas être je veux pas trop me montrer, je veux pas être orgueilleux. Là aussi c'est une fausse humilité parce que tu gardes en toi, tu caches ce que Dieu t'a donné pour partager au monde. Donc ça aussi, ça nous montre que c'est une fausse humilité. On doit aussi faire attention à ça. Par exemple, une personne qui a reçu, qui sait bien chanter par exemple, et se dit « Ah non, je suis trop timide » ou alors « je veux pas être au milieu de l'attention ». Ouais, au milieu des choses, que tous les yeux soient gérés vers cette personne là. Là aussi tu montres que c'est une fausse humiliation parce que tu gardes pour toi ce que Dieu t'a donné. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Because of time, let's just start to this message, please. Lola, maman, pardon. Okay, maman, I want to say something, okay? Parce que nous avons mon tour après ça moi mon cœur on a senti que d'abord qu'à soyawa n'a tombé le stick à mi colonion sur le qu'on a signé le bosso prière sur lui pour faire la clé en d'aquano et puis le bac à mi colonion sur merci l'ensemble et c'est ce qui est fait donc vraiment maman a ma casse la prière et puis en tout cas comme à caca merci n'a eu ce qu'a toujours tant voyant c'est la banque ensemble merci n'a pas bon gâte n'a tombé d'aquano ça. Amen, amen. Sie hat ihre... Englisch? Auf Englisch willst du nicht übersetzen? Ja, aber Leute hören auf Englisch okay. zu. Deutsch zu. Mhm. Ich mache auf Deutsch. Du machst auf Deutsch? Mhm. But you first of all don't translate it in English. Okay, okay. Because she can't... I think that her mom, when she grew up, she didn't have a home place, so she had to move from sibling to sibling, from relative to relative. Mm-hmm. But praise the Lord, her daughter came to Europe, so she could build her a home. Mm-hmm. And first she started to say, oh, thank you, my daughter. But she said to her, it's not through myself that I could build you something. It's because of Jesus Christ, so you have to thank him. So mm-hmm. everywhere you go, thank him. And if you pray in the morning, mm-hmm. you thank him for all the things that he have done for you. Mm-hmm. And that's why it fits well with the things that we just said. And she said also thank you for the message because it's praise the reminding Lord. Her of God's grace. Mm-hmm. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, you can say it. They make her a target in their village or in their city. Mm-hmm. That she is the backbone of the mother. Mm-hmm. Of the they children. See Christ as the backbone, and nobody mm-hmm. can attack Christ. Mm-hmm. Amen. But if you stay there as the breadwinner, as the backbone, breadwinner, mm-hmm. the that attacks you, they won't have built this house. Mm-hmm. So what do you want to pursue? Ah. Ouais. C'est ça aussi que papa le veut pique. Soi paye. Maman a chayo toujours na. Enfin, que Yom to Tonginda Kwango et tout, et que OP, ça peut aussi rendre d'autres personnes jaloux, bah, au team de l'homme, Minou Mabé ou quoi que ce soit. Mais soi, Aolo va toujours que c'est Jésus-Christ contre Tongyango et tout. Qui peut attaquer Jésus-Christ? Amen. And to add to it, because all African countries is almost the same thing. Mm. In Europe, here is also in another form. Mm. That's where Mama started with. people who are very good, the downtown. Who are these people who are very good? People who are in Europe, who are helping people in Africa. They always, they go back to say they are chief. They go back, their parents are always singing, ah, Janet, without Janet, this house will not be there, without Paul. All those witches and wizards are, Janet and Paul, they cookie cry the men down. If it is Jesus, there's nothing they can do about it. A lot of people die, people who come from Europe, because of what they are building and helping people. Satan destroyed them. Ça aussi, papa dit qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils rentrent en Afrique, ils meurent. Parce qu'ils vont, ils rentrent là-bas et ils disent, ouais, j'ai accompli tout dans ma vie, j'y vais pour faire la, enfin pas vraiment la fête, mais pour se vanter. Et là, quand par exemple les parents disent, ouais, ça c'est mon fils, Tanikombo et tout, et tu vois que les mais soit vraiment la personne qui a tout fait pour nous, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est intouchable. That is why the head should be Christ. Your source should be Christ. The source of everything. The source of your source of life is Christ. Mm. The source of your income should be Christ. And not your job. Amen. Deswegen muss Christus der Kopf sein und Christus die Quelle sein. Auch die Quelle deines Einkommens muss Christus sein. Der Kopf deines Einkommens muss Christus sein. C'est pour ça que Dieu doit être toujours la tête et pas la queue. Et il doit être aussi la source d'où tout est bien. Donc même si tu travailles quelque part, tu reçois ton salaire de Jésus-Christ et pas de la personne. Parce que si tu soumets tout à Dieu, personne peut te... Le diable ne peut pas voler ou détruire tes biens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why, you know, if Satan wants to destroy families, well, first of all, separate the husband and wife. So when the Teufel eine Familie zerstören will, dann spaltet erstmal Mutter und Vater. Und das sehen wir in der Welt. Überall Scheidung. C'est pour ça que quand le diable veut détruire une famille, une famille, il sépare d'abord les parents. Once he gets the head, the other part is just nothing to him. Aber wenn er den Kopf packt, ist der Körper leichtes Spiel. Parce que quand s'il a déjà combattu la tête ou vaincu la tête, le reste du corps n'est pas un problème. Praise the Lord. Hallelujah. We quickly go through our message today. Amen. Amen. You and Christ. Du und Christus. Notre sujet aujourd'hui est toi et Jésus-Christ, et le Christ plutôt. You and Christ. Du und Christus. Toi et le Christ. Coming to Christ is risky. Zu Christus zu kommen ist riskant. Venir vers le Christ est quelque chose de difficile, de risqué. It is so risky because he is going to take everything away from you. Denn er wird dir alles nehmen. Et ce qui est difficile et ce qui est risqué, parce que tu vas perdre tous tes biens, parce qu'il va prendre tout ce qui t'appartient. He's going to take that old life and give you another life. Er wird dieses alte Leben nehmen und dir ein neues Leben schenken. Il va prendre ton ancienne vie et il va te donner une nouvelle vie. He's going to take that old life that you love so much. Er wird dieses alte Leben nehmen, was du so sehr geliebt hast. Il va prendre cette ancienne vie que tu as tant aimée. He will take it and destroy it. Und es zerstören. That old life. Il va détruire cette ancienne vie. And that's why coming to Christ, you are to prepare your heart. Sind wir zu Christus kommen? Am I really ready? Müssen wir unser Herz prüfen? Bin ich wirklich bereit für diese Reise? C'est pour ça que quand on vient vers Jésus-Christ, on doit vraiment examiner nos cœurs et se poser cette question: est-ce qu'on est vraiment prêt à tout abandonner? You know, 2 Corinthians 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 17. Verset 17. You know, after salvation, we always read here. It's very interesting, but we don't really know the meaning. Nachdem wir das Errettungsgebet gebetet haben mit Menschen, lesen wir mal gerne diesen Vers. Aber lesen wir ihn nur oder wissen wir wirklich, was er bedeutet? On lit toujours ce verset après la prière du salut. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ce qui est écrit dans dans ce verset. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passing with old things. Das Alte ist vergangen. Behold, all things are become new. Take away the old things. Das Alte nimmt er weg. Donc il enlève les anciennes choses. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Amen. It is risky for man to come to Christ, because es ist riskant für den Menschen zu Christus man zu kommen, is always full of the flesh. Weil der Mensch immer voll ist von dem Fleisch. L'homme est rempli de la chair. C'est pour ça que c'est risqué de venir vers Jésus-Christ. You know, one thing with this period we are, you cannot be here and there. Das, was diese Zeit, in der wir uns jetzt befinden, mit sich bringt, ist, dass Unentschlossenheit niemanden weiterbringen kann. Du musst dich entscheiden, wo du stehst. Dans le temps qu'on vit maintenant, ce n'est pas possible de ne pas se décider. Soit tu as Jésus-Christ, ou alors tu es contre Jésus-Christ, même si tu choisis pas vraiment le diable. Parce que ne pas choisir Jésus-Christ veut dire automatiquement choisir le diable. Before the coming of Christ, people were here and there. Bevor Jesus kam, es waren Leute hier und da. Sie waren standen zwischen den Stühlen. Avant que le Christ vienne dans ce monde, les gens pouvaient être entre les deux camps. Because the Holy Ghost could not live in a man's body. Weil der Heilige Geist im Körper der Menschen nicht leben konnte. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore capable, ne pouvait pas vivre dans les êtres humains, dans les personnes. But now your husband is right inside you. Aber jetzt ist dein Ehemann in dir drin. Mais maintenant le Saint-Esprit, le Christ, ton mari peut vivre en toi, est en toi. You cannot be here and there. Deswegen kannst du nicht zweigeteilt sein. Du kannst nicht hier und dort sein. C'est pour ça que tu peux pas être indécisif. Tu peux pas être dans les deux camps. Remember Matthew said Jesus said you cannot serve God and Mammon. Matthäus sagt Jesus, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. C'est pour ça que dans Matthieu, le Christ dit que tu peux pas servir le Christ et Mammon. Et Satan, on peut dire, ouais, ok. Le diable, ouais. Merci. Praise the Lord. Alléluia. Let us go to Luke 14. Luc 14. Luc 14. You know, Jesus told us everywhere here in the Bible that he's going to take everything from us. Jesus sagt uns überall in der Bibel, dass er uns alles wegnehmen wird. Jésus-Christ nous dit partout dans la Bible qu'il va tout prendre, qu'il va nous retirer tout, enfin l'ancienne vie. From verse 25. Lucas 14, 25. Luc 14, verset 25. He said, and there went great multitude with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not his father, you know, people that love their natural parents so much. Leute, die ihre natürlichen Eltern so sehr lieben, werden ein Problem haben mit Jesus. Du wirst Jesus Christus nicht folgen können. Les gens qui aiment trop leurs parents naturels, leurs parents charnels, ils auront un problème à suivre Jésus-Christ. It's not what you love, it's what Christ loves. Es geht nicht um das, was du liebst, sondern das, was Christus liebt. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que toi tu aimes, mais plutôt de ce que Jésus-Christ aime. You can't, you know, if you keep on joining them, you go to hell with them. You choose Christ for not only for you, for also for them. You're choosing Christ is not for you alone. He said you and your seed. Wenn du immer wieder durch Kompromisse dich für diese Menschen entscheidest, für deine Eltern, für deine weltliche Familie entscheidest, wirst du mit diesen Menschen in die Hölle gehen. Du entscheidest dich für Jesus Christus, damit diese Menschen auch für Jesus Christus entscheiden können. Diese Entscheidung, die du triffst, ist nicht nur für dich alleine. Die Entscheidung, Jesus anzunehmen, ist nicht nur für dich alleine. Sie geht weiter. Sie ist für dich und deinen Samen. Sie ist auch für dich und die Leute, die sogar vor dir waren, deine Eltern. Mhm. Donc, si tu continues pas vraiment côtoyer, mais si tu choisis ta famille et pas Jésus-Christ, là, toi et ta famille, vous allez partir en enfer. Mais si tu choisis Jésus-Christ, cette décision n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Parce que si toi, tu choisis pour Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit a une personne qui peut utiliser pour ramener plus de personnes vers lui. Et là, vous pouvez être sauvés. I chose Christ. My husband is here with me. The children, they are here with me. The true one. Do you get it? Yeah. And you know, Ralph chose Christ. The mother, Grandma chose Christ. Mm-hmm. Susie chose Christ. Look at my sister here. She chose Christ. So you can see it. Your is not for you alone. Yeah. Das, was Jesus Christus uns gibt, you don't give up, das ist nicht Christ. Für uns allein. Es ist eine Quelle. Es soll weitergehen. Es soll noch mehr Leute erreichen. Und so sehen wir das auch in dieser Gemeinde. Ich habe die Entscheidung gewählt für Jesus. Und jetzt sind meine Kinder und mein Mann auch bei Jesus. Oder Susi hat die Entscheidung getroffen. Und jetzt ist ihre Mutter auch bei Jesus. Oder Ralf hat die Entscheidung getroffen. Und jetzt sind auch, ist auch seine Mutter bei Jesus. Also das sind Dinge, die sollen nicht bei dir bleiben. Es soll weitergehen. Amen. Amen. Donc, on peut voir par exemple, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a mon mari et mes enfants qui sont ici, qui ont choisi Jésus-Christ. Ma fille Suzanne, par exemple, a choisi Jésus-Christ. Aujourd'hui, ma soeur, maman Zaha, elle est aussi avec nous aujourd'hui. Ralph, par exemple, il a choisi Jésus-Christ et sa mère aussi est là avec nous. Donc, on a Jésus-Christ en nous, on a une source en nous qui est là pour tout le monde, qu'on doit partager, et afin que on puisse ramener plus de personnes vers Jésus-Christ. You know, and that's why when people, once they are no longer here, I feel it. Why do I feel it? I because I always think of those that they, through them Christ could have also saved. Deswegen besonders wenn Leute vom Glauben abfallen, diese Gemeinde verlassen und dann vom Glauben abfallen oder vom Glauben abgefallen sind, deswegen die Gemeinde verlassen, tut mir das sehr weh im Herzen, weil ich weiß, dass es nicht nur dass diese Konsequenz ihrer Entscheidung nicht nur bei ihnen in ihrem Leben zu sehen sein wird, sondern auch im Leben der Leute, mit denen sie verbunden sind, weil auch da dann nicht mehr Christus weiter fließen kann. C'est pour ça que quand une personne perd sa foi et quitte l'église, par exemple, ça m'attriste parce que je sais que cette personne aurait pu faire pour ses proches, pour sa famille. Parce que quand tu as Jésus-Christ, automatiquement, ça se manifeste pas seulement dans ta propre vie, mais aussi dans la vie de tes bien-aimés, de tes proches. You know, my daughter here, Esther, you know, when she was here years ago, and just of a sudden, you know, I thought of it so much that, the brother, all the brothers, the sisters, the Bible says you are the light. You can be the only light in the family that can bring light to others. But if you don't give up on Christ. Because there's something here that people should understand. Okay, stop. Als Esther gegangen ist, die Gemeinde verlassen hat, war ich sehr traurig darüber, weil ich über ihre Familie nachgedacht habe, über ihre Geschwister, über ihre Brüder und über ihre Schwestern, die Esther hätte noch mehr erreichen können oder weiterhin erreichen können durch den Glauben an Jesus Christus und durch diese wirklich radikale Nachfolge von Jesus Christus, die sie hier halt erlebt hat in dieser Gemeinde. Und der Herr weiß, weshalb er uns einfach zu diesen Lichtern gemacht hat, damit wir halt anderen Leuten Licht schenken, spenden, damit sie auch zu diesem Licht kommen. Wenn wir nicht aufgeben. Amen. Quand par exemple Esther avait quitté cette église, j'étais triste parce que je savais qu'elle aurait pu aider ses frères et sœurs ou alors des membres de sa famille à venir vers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ nous appelle la lumière de ce monde et on reste cette lumière tant qu'on n'abandonne pas Jésus-Christ. You know, there's one thing here. I only know here. I don't, you know, other places, I don't know. But I know that there are churches everywhere. And I know the message that is being preached. And that's why what we have here, you should be grateful to Christ. Ich kenne nur diese Gemeinde wirklich, weil ich andere Gemeinden nicht aktiv besucht habe. Aber ich kenne viele andere Gemeinden von ihrer Lehre her, dass ich weiß, dass es halt nicht Christus ist. Und weil ich das eben weiß, weiß ich diesen Ort hier, den der Herr uns gegeben hat, zu schätzen und weiß, dass Christus hier wirklich gepredigt wird. J'ai pas visité, enfin, j'ai pas côtoyé d'autres églises, mais je connais à peu près la doctrine qu'ils ont dans les autres églises. Mais je sais que ici, on a la vérité. Donc, on doit remercier Dieu à chaque moment qu'on ait la chance, qu'on ait la possibilité de pouvoir recevoir sa vérité, son message, son évangile. You know, those of you that have visited different churches, you can see the difference. Oder auch einige von euch, die vielleicht Alright. schon in anderen Gemeinden zuvor waren oder andere Gemeinden währenddessen besucht haben, ihr seht den Unterschied auch zu dieser Gemeinde. Certains d'entre vous ont certainement visité d'autres églises et je pense que vous pouvez voir la différence entre l'église ici et les autres églises. Praise the Lord. Hallelujah. If any man come to me and hate not his father, a mother and wife. It's Jesus that is speaking. Jesus spricht hier. C'est le Christ qui parle ici. C'est Jésus qui parle. Dans Lucas 14, 26. You know, wife will not like this. Mother will not like this. Father will not like this. Aber Mütter wollen das nicht hören. Väter wollen das nicht hören. Na, Ehemänner wollen das nicht hören. Ehefrauen wollen das nicht hören. And sisters. Yeah. Ouais. Mais ce qu'on lit ici, les parents veulent pas entendre. Veulent pas entendre cette verset. Des frères et sœurs, des hommes mariés ou des femmes mariées veulent pas entendre ça. He said, yeah, and his own life also. He cannot be my disciple. You know, there's a difference between disciple and son. Es gibt einen Unterschied zwischen Jünger und Sohn. Il y a une différence entre un disciple et un fils. We are sons. Wir sind Söhne. And not just disciples. Und nicht nur Jünger. On est des fils et pas seulement des disciples. Praise the Lord. Alléluia. You know, Jesus is saying here that you cannot be my disciple. A son, to be a son is greater than to be a disciple. Ein Sohn zu sein, how much more? Ein Jünger zu sein. Ici, ce qui dit est concerné à un disciple. Mais nous, on n'est pas des disciples, on est des enfants. Et être un enfant, être un fils de Dieu est beaucoup plus grand que d'être un disciple. Donc si ça c'est nécessaire pour être seulement un disciple, quelle humiliation, à quel point on doit se soumettre à Dieu pour vraiment être un enfant de Dieu. Verse 27. Howsoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. 28. For which of you intend to build a tower? Mm-hmm. He said, "You make up no. You know, coming to Christ is not. It's no joke. Zu Christus zu kommen ist keine. Es ist kein Ponyhof. He's going to take everything from you. Es wird dich alles kosten. Yeah. Vers so expensive. Venir vers le Christ n'est pas un jeu parce que il va tout prendre. Il va t'arracher tout. Amen. Amen. Amen. For which of you intending to build a tower, sitteth not down first, and counted the cost, whether he have sufficient to finish it? Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. So also in verse 30, saying, this man began to build and was not able to finish. Mm-hmm. Verse 31. Or what king going 31. To make war against another king? He's telling you to prepare your heart. That you know everything they are going to leave. Sagt dir, bereite dein Herz dafür vor, weil alles wird gehen. Es ist ein neues Leben. Es ist kein Mischmasch aus deinem Willen und seinem Willen. Le Christ, Jésus nous dit qu'on doit préparer nos cœurs parce que ce ne sera pas un mélange de sa volonté et sa volonté. Il va seulement s'agir de sa volonté. That's why here is different. Und deswegen ist es hier anders. Et c'est la raison pour laquelle ici, c'est différent que comparé à d'autres églises. That's why for us it's not about how many people. Deswegen geht es uns nicht darum, wie viele Leute in die Gemeinde kommen. C'est pour ça que Pour nous, il ne s'agit pas de combien de personnes viennent ici. We never pray for more people. Wir beten nicht für mehr Leute. We pray for those that are hungry. Wir beten für die Leute, die hungrig sind. They're hungry of Christ. Die hungrig sind nach der Gerechtigkeit, nach Christus. Come to Christ. Zu Christus kommen. C'est pour ça qu'on ne prie pas pour pour remplir cette salle, pour remplir cette maison. On prie pour tout, plutôt pour les gens qui ont la faim de Jésus-Christ, la faim, les gens qui recherchent Jésus-Christ, qui veulent avoir son amour, sa justesse. Yeah. You can see religion today is mystery. You know, religion is full of herrscht immer dieser Mischmasch. Christianity is full of mystery. Im Christentum herrscht immer dieser Mischmasch. Dans l'église catholique par exemple, il y a toujours un mélange entre la volonté des hommes et la volonté de Jésus-Christ ou de Dieu en général. Et c'est la même chose dans le monde généralement. Ich frage dich heute, are you really ready? Jeden einzelnen von uns, sind wir bereit? C'est pour ça que je vous demande aujourd'hui encore une fois, est-ce que vous êtes vraiment prêt à suivre Jésus-Christ, à choisir Jésus-Christ? Praise the Lord. Hallelujah. He said, are what king going to make war against another king? Seated not down first and consult whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000, or else why the other is yet a great way off. He sended an ambassador and desired conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsake not all that he had, he cannot be my disciple. I don't know if somebody's getting it. On a lu jusqu'à la fin. Donc de 14 à 33. Amen. Amen. If you look at verse 34, he talks, he's not talking about salt. He said the churches is like salt, that there is no taste. Full of mystery. Davon, dass die Gemeinde wie Salz ist, was fade geworden ist, was keinen Geschmack mehr hat und was nicht mehr brauchbar ist zum Kochen. Et dans verset 34 par exemple, il compare l'église à du sel qui est devenu fade, qui a perdu son amen. You know, you can, you know, it's like, you know, how many of you know egusi soup? Egusi. Oh, bono, okay. You know, after putting or stew, keep on putting water. Before you know, you cannot even eat anything with it. So also our churches everywhere today, to please people and not to please Christ. Und genauso sind Gemeinden heutzutage, dass viele da, die sind einfach verwässert und hat so viel Wasser in diese Essenz reingeschüttet, dass es keine Essenz mehr ist. Es ist nicht mehr rein Christus. Es ist irgendein Gemisch. Und was war der letzte Satz? Sid, Mami, what was the last sentence? Das war die Suppe. Nee, nicht das. War das das letzte? Ich glaube, das war's. Okay. Okay, c'est pour ça qu'on voit dans les églises religieuses aujourd'hui que le message, l'évangile a tellement été dilué qu'on retrouve plus vraiment le Christ là-dedans. Praise the Lord. Hallelujah. I can remember when we were young. You know, my grandmother was so harsh with us. You know, when they give us food, let me say, like, what we know here is puri or fufu. Fufu. We call our own normally eba. And once they cut it and they put soup. So once our soup got finished, my grandmother will not give you another soup. He will not pour water, add it to the teller, to the plate, turn it like this and say, start, but that pudding was finished. And when I'm eating it, I'm almost vomiting inside the food. I cannot pass. You can see how the church is today. Also du hast gesagt, dass die Pastoren dann Menschen gefallen, anstatt Gott zu gefallen. Okay, gut, danke schön. Genau, damals, meine Großmutter war damals sehr streng und immer sehr strikt, was viele Sachen anging, auch das Essen. Wenn wir zum Beispiel Puri gemacht haben, haben wir das dann halt aufgeteilt an die Kinder und jedes Kind hat dann eine bestimmte Masse von Puri bekommen. Und es wurde dann halt Suppe ausgeteilt. Und wenn deine Suppe halt zum Beispiel weg war, weil es zu wenig war oder du nicht genug Suppe bekommen hast, dann wurde dir in diesen Suppenteller, den du hattest, wo dann halt noch Reste waren von deiner alten Suppe, einfach Wasser zugeschüttet. Das wurde gemischt und dann solltest du das so aufessen, damit kein Stückchen Puri verschwendet wird. Und ich musste mich dann immer zwingen, das runterzuschlucken. Es war so widerlich. Ich wollte mich fast schon übergeben, aber ich wusste, dass selbst wenn ich mich übergebe, darf ich wieder essen. Deswegen musste ich mir sozusagen den Hals zuschnüren und weiter essen, damit es nicht rauskommt. Und so sind halt einfach diese Gemeinden, dass diese so verwässert, dass einfach nur noch, da ist einfach nichts mehr von dem wahrhaftigen Christus drin. Und es bringt einen fast zum Würgen. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez ma grand-mère elle était très sévère. Et quand on nous servait à manger de la semoule par exemple, et chacun avait son assiette et avec une autre assiette où chacun avait sa sauce là-dedans. Et si on finissait la sauce avant de finir la légume, ma grand-mère nous donnait de l'eau dans l'assiette où il y avait la sauce pour mélanger, pour pouvoir finir la semoule qu'on avait. Et c'est la même chose aujourd'hui avec les églises aujourd'hui. Il y a plus de sauce, il y a seulement le message dilué avec de l'eau. Et tu ne veux plus retrouver vraiment le vrai message. Et c'est pour ça que ça me rappelle à ma grand-mère, à la sauce que je devais manger quand j'étais plus petite, mais que j'avais des problèmes à avaler. Parce que si quelque chose n'est plus bon, si quelque chose est trop dilué, ça n'a plus de sens. Nicht mal Nährwert. Wie sage ich das? Ça n'a plus de goût, mais ça te nourrit plus vraiment. Parce que la sauce est vraiment diluée. The pastors preach to please men. Please people and not Christ. Die Pastoren predigen, um Menschen zu gefallen, aber nicht um Christus zu gefallen. Les pasteurs aujourd'hui, ils prêchent pour plaire à l'assemblée et pas pour plaire à Jésus-Christ. They preach the flesh and not the spirit. Predigen das Fleisch und nicht den Geist. Ils prêchent la chair et pas l'esprit. Jesus said, "The word that I speak unto you, they are spirit, they are life." Aber Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Mais Jésus-Christ nous dit que la parole que je vous prêche est son esprit et la vie. Spirit and life. You get it? The spirit, and not flesh and death. C'est Geist und Leben. Spirit and life. C'est Geist und Leben und nicht Fleisch und Tod. Ces paroles sont esprit et vie, pas la chair et la mort. In verse 34, it said, salt is good, but if the salt have lost its savour, where shall it be seasoned? In 34 lesen wir, dass das Salz gut ist, aber wenn das Salz fad ist, womit soll man es dann nutzen? Wozu soll es genutzt werden? Es ist nutzlos. Donc le sel est une bonne chose, mais s'il devient insipide, comment lui rendra-t-on sa saveur? You know, church is good. If Christ is not there, it's useless. Kirche ist schön, aber ohne Christus ist es sinnlos. Donc l'église est une bonne chose, mais sans Jésus-Christ, elle ne sert à rien. Is somebody getting it? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. That's what is happening in churches today. No one even want to be a child of God. Und das passiert in Gemeinden. No one want to go to church. Keiner will ein Kind Gottes sein. Keiner möchte zur Gemeinde gehen. Personne veut partir à l'église. Personne veut être un enfant de Dieu parce que Parce qu'il n'y a plus Jésus-Christ dans la parole. Enfin, dans le message qu'on donne dans les églises. Have you ever seen a man without head? Hast du schon mal einen Mann ohne Kopf gesehen? Est-ce que tu as déjà vu une personne sans tête? Do not ask what the church is today. Und das ist die the Gemeinde. The head that is Christ is absent. It's not there. Dieser Kopf, der fehlt, ist Jesus Christus. Und der Körper ist tot. Mais tu peux comparer cet exemple à les églises aujourd'hui. Parce que la tête qui manque aujourd'hui dans les églises, c'est Jésus Christ. Look at everywhere. Praise the Lord. Halleluja. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ich wollte auch noch sagen, dass in Vers 34, da steht ja, dass wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Also es geht nicht nur darum, dass dieses Salz nicht mehr für etwas anderes benutzt werden kann, sondern das Salz selber kann nicht mehr. It cannot do the job. Es kann selber nicht mehr gewürzt. Also womit soll man Salz würzen, damit Salz wieder Salz ist? Das heißt, du müsstest sozusagen wieder Salz in altes Salz reintun, damit es wieder Salz wird. Aber es geht nicht. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst ja nicht aus altem Salz Maggi reintun, damit es dann neues Salz ist. Du kannst nichts dazu tun, damit dieses alte Salz wieder frisch ist. Ja. Das fand ich halt auch nochmal krass. Ja, dass es einfach weggeschmissen werden muss, weil es einfach durch ist. Man kann es nicht mehr retten. Et merci à ajouter que, enfin dans la verset 34, que le sel qui a perdu son goût, qui a perdu sa saveur, il n'y a aucune épice qu'on peut ajouter afin que le sel redevienne du sel. You know, Messi just helped us to get a place. He said, you know, was that so funny? You know, nothing can replace Christ. That's the meaning of what you just said. Amen. Nothing can, you know, people want religion to replace him, and nothing can replace him. Leute wollen, he dass, must be in his position. Dass etwas Jesus Christus ersetzt, dass etwas diesen Salzgeschmack ersetzt, der verloren gegangen ist. Aber nichts kann diesen Salzgeschmack ersetzen. Nichts kann Jesus Christus ersetzen. Tout comme aucun épice peut remettre ou redonner au sel sa saveur. C'est la même chose dans les églises aujourd'hui. Ou alors avec Jésus-Christ, rien ne peut remplacer Jésus-Christ. And that's why having religion is not having Christ. Deswegen Religion zu haben, heißt nicht Christus zu haben. Avoir la religion ne veut pas dire avoir Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Let us go to Luke now. Luc 9. Lucas 9. Praise the Lord. Alléluia. Luke 9. Okay, well, help us to read verse 23. Verset 23. 23, Lukas 9. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily, every day. Jeden Tag. Every day. And follow me. Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Let's read it first of all to 26. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life, amen, for my sake, the same shall save it. Mm. Are you getting it? Mm. If you choose Christ and ignore whatever parents or people are saying, you are not going to lose them. You are going to gain them. Wenn du, that's what he's saying here. Wenn du Christus wählst und sie dafür sozusagen zurücklässt, wirst du sie aber wiederum gewinnen, weil du Christus gewählt hast und Christus somit für sie mitgewählt hast. Donc, si tu renonces à ta vie, tu renonces à ta famille et tu choisis Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que tu les as perdus, mais plutôt que tu les as gagnés parce que tu as choisi Jésus-Christ et lui, c'est lui qui va vous réunir, c'est lui qui va les ramener vers lui-même aussi. You know, here Jesus talked about your life. Here, verse 24. He said, for whosoever will save his life. But I use mother, I use father, I use people. They are not even greater than your own life. Und ich habe ihm das Beispiel mit Familie und Freunde genannt, aber hier spricht hier über das Leben. Dein Leben ist ja noch nicht, also diese Leute sind ja nicht mehr als dein Leben. Là, moi, je vous ai donné l'exemple de vos proches, mais Jésus-Christ, dans le verset 24, il parle de ta vie. Et tu peux pas comparer ta vie à tes proches, à tes parents, à tes frères et sœurs, ou quoi que ce soit. You know how you know that your life is more important than even your parents. Wisst ihr, wie ihr merkt, dass euer Leben sogar you know, we can größer say it's als your, unsere your life is more, it's Eltern? Wir können das sagen und sagen, nein, meine Eltern gehen über mein eigenes Leben, aber es ist eine große Lüge. Vous savez comment vous pouvez voir que votre vie, vous êtes, que ta vie est plus chère que tes parents pour toi. Oh, my children are more important than my life. Oder you know, when fire enter here right now, you will not even remember any child. You will be outside before you remember, okay, my daughter is there. Yes. When that, if that knock, you will not remember, it's a lady. Wenn der Tod, I will tell you a story. Wenn der Tod anklopft, dann wird jeder an seine eigene Haustür denken. Das ist einfach so. Wenn es hier brennen würde, man würde erstmal versuchen, sich selbst zu retten. Und dann, Und dann seine eigene Familie. Und selbst, dass man seine eigene Familie erstmal rettet, ist ja auch wiederum selbstsüchtig. Also es geht immer um den Menschen, in jedem. Da sucht niemand nach Gott, jeder sucht nach sich selbst. Par exemple, si cette maison, par exemple, prend feu, et tu peux dire au début que ouais la vie de mon enfant est plus chère que ma propre vie, mais tu vas seulement chercher ton enfant après t'avoir sauvé toi-même. Donc tu vas, quand tu arrives à l'extérieur du bâtiment par exemple, là tu vas commencer à regarder si ton enfant est vraiment là. You know, there's a lady that told me a story of her mother. She said they were all sleeping. You know, in Nigeria, they were not having much. Their mother was on the bed. The children, five children, they were on the floor. They put something on the floor. They are all sleeping. Yes. He said there was a noise of fire in their house. He said their mother, that they believe love them very well, jump all the five, run outside. It was from outside. Was saying, "Your children, wake up! Jump five." He said, and our mother is the type that cannot go very well. He said, but how did you jump all of us? That is the spirit of self. Mm. It's so active when it's come to you. Und es gab eine Geschichte, wo eine Familienfreundin uns erzählt hat, dass ihre Mutter hat immer in einem Zimmer geschlafen mit den restlichen Kindern. Es waren immer fünf Kinder und sie haben alle auf dem Boden geschlafen, weil sie halt keine Betten hatten. Und die haben dann irgendein Geräusch gehört, was sich angehört hat wie so ein Alarmzeichen, dass es brennt. Und die Mutter ist direkt wach geworden, hat sich so erschrocken und ist dann über diese fünf Leute gesprungen sozusagen und aus dem Haus rausgerannt, hat dann gesagt, ey Leute, kommt raus, es brennt, ne? Ich will rennen. Von draußen hat sie das gesagt. Sie hat nicht erstmal alle Leute geweckt und gesagt, steht auf, sondern sie ist erstmal selber sich in Sicherheit gebracht und dann reingerufen, ey, verschwindet, es brennt. Und es zeigt einfach diese Selbstsucht des Menschen, dass wenn es um Leben und Tod geht, denkt dann jeder an sich selbst, weil das der Mensch ist. Elle nous a donné l'exemple d'une histoire. Il y avait une femme qui une famille qui était assez pauvre, donc ils dormaient tous dans une chambre. Elle était dormait sur un petit lit et ses cinq enfants étaient allongés sur une petite mousse ou quoi que ce soit, mais par terre. Et il y a eu un incendie et la mère qui ne marchait pas vraiment bien, elle a sauté les cinq enfants. Et s'est sauvée. Et c'est quand elle était dehors, elle a commencé à appeler ses enfants et de leur dire qu'il y a un feu dans la maison. Donc, on doit savoir que quand on est charnel, voilà, c'est exact, voilà, c'est mon motif. Tu sais, des man. Et d'être selbst. L'esprit de l'homme. Ouais. Donc, ça nous prouve que que l'homme sans Dieu est égoïste et il pense seulement à son propre bien, qu'il pense d'abord à soi avant de penser à d'autres personnes. Donc on peut croire que on valorise peut-être la vie de nos enfants ou de nos parents plus que la nôtre, mais quand une situation demande vraiment le prouver, là on va voir vraiment si enfin qui on valorise vraiment. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Allow the old life to go. Lass zu, dass das alte Leben weggeht. Permet à l'ancienne vie de quitter. Hate the old life. Hasse das alte Leben. Déteste ton ancienne vie. Be tired of it. Hab es satt. Amen. Amen. Amen. Allow it to be Christ alone. Und lass zu, dass Christus allein ist. Et permet à Dieu de remplir ton esprit, de remplir ta vie. You know, people, they hardly come to Christ today because they so much value their life. Leute kommen. The life that cannot even take how many years. Menschen kommen oft nicht zu Christus, weil sie ihr eigenes Leben schätzen. Sie schätzen ihre Welt, die sie sich aufgebaut haben. Beaucoup de gens ont des difficultés à venir vers Jésus-Christ parce que ils aiment ce monde, ils aiment ce qu'ils ont accompli. Ouais. You know, I told you about my brother's wife that, you know, I preached to her. She was having epilepsy. And I preached to her and I told her we should pray that she be healed. And I have so that I preached to her that we have then I was not even as grown as this at all. Ich habe schon mal erzählt von dem von der Frau von meinem Bruder, die Epilepsie hatte und ich habe damals zu ihr gepredigt und das ist schon gut 20 Jahre her. Und damals war meine Beziehung zu Jesus Christus noch nicht so wie heute. Je vous avais déjà parlé de ma belle-sœur, de la femme de mon frère qui avait l'épilepsie. Et ma maturité en Christ n'était pas comparable à celle que j'ai aujourd'hui. You know, and you know, I preached to her and she said she believed in Jesus Christ. Then I said, let her pray. She said, no, she doesn't. She said, for that of healing, she does not want to be healed. Ich habe zu ihr gepredigt und sie hat gesagt, ja, ich glaube an Jesus Christus, aber ich möchte nicht von dieser Epilepsie geheilt werden. Donc, je voulais qu'on prie pour elle afin qu'elle soit guérie. Mais elle a dit que non, je crois en Jésus-Christ, mais je ne veux pas prier pour ma guérison parce que je ne veux pas être guérie. Then I asked her why. Und dann habe ich sie gefragt, weshalb sie nicht geheilt pourquoi. Werden. She said, if she's healed, then the government will not be paying her money. Sie hat gesagt, wenn sie geheilt wird, dann kriegt sie keine Unterstützung mehr vom Staat wegen ihrer Behinderung. Elle a dit que si je suis guéri, j'aurai plus d'aide du gouvernement. Hier in Deutschland. Ici en Allemagne. Sie war auch selbst deutsch. Elle-même, c'était une Allemande. She said, so where is she going to be getting money? Sie hat gesagt, wie soll sie dann Geld wo because soll sie Geld herkriegen? Weil ich krieg Geld, ich werde unterstützt vom Staat dafür für diese Krankheit. Donc elle m'a dit d'où vais-je recevoir de l'argent parce que on me paye parce que j'ai cette maladie. You know, I was not surprised when the man of God also preached that he prayed for a cripple, a man that was in a wheelchair, and that man stood and started walking and went home. And coming after 2 weeks, he came to the church with the wheelchair again. Then he asked the man, why are you still in wheelchair? He said, no. I'm afraid they will not pay me my money. They will not pay me if I'm walking everywhere. They will not pay me. And somebody was also here in this house. She was, she said she pretended to be sick so that how can we be paying her money? Und ich habe auch in einer Predigt dann schon mal gehört, dass jemand auch erzählt hat, dass ein Pastor auch erzählt hat, dass er für einen Menschen gebetet, der in einem Rollstuhl saß und er konnte dann wieder gehen, ist aufgestanden und konnte dann ohne Rollstuhl sich wieder fortbewegen. Und nach 2 Wochen ist diese Person zurückgekommen und hat sich und saß wieder im Rollstuhl. Und dieser Mann und Gott hat gefragt, weshalb sitzt du wieder im Rollstuhl? Ich hab doch für, wir haben noch zusammen gebetet, du bist geheilt. Er hat gesagt, ja, ich konnte nicht so bleiben, weil wenn ich halt nicht im Rollstuhl bleibe, dann werde ich nicht mehr unterstützt vom Staat oder die Leute denken, ich war habe nur so getan. Vielleicht denkt der Staat, ich war gar nicht krank und habe nur so getan, als ob ich krank wäre. Was, wenn die dann das ganze Geld, was sie mir jahrelang überwiesen haben, dann von mir zurück wollen? Wie soll ich das zurückzahlen? Deswegen ist er zurück in den Rollstuhl gegangen. Und selbst hier in unserem Haus hat auch ein Mensch gewohnt, der das auch sozusagen durchgezogen hat. Eine alte Dame. Ja, okay. Donc, hat sie das gehört oder hat sie, wurde ihr das erzählt? Mit dem Rollstuhl? Das hat sie von der Predigt, von dem Pastor, das erzählt hat. Okay. In Amerika. Mm. Elle avait aussi entendu un témoignage. Il y avait un pasteur qui avait prêché et il avait dit que il y avait par exemple une personne qui était en chaise roulante, qui était venue dans son église et après la prière, la personne a pu se lever, a commencé à marcher. 2 semaines après, cette personne est revenue, mais dans la chaise roulante. Et sa raison était pour laquelle il s'appelle cette personne était dans la chaise roulante. Il a dit que peut-être les gens vont croire que j'ai fait semblant et je devrais rembourser tout l'argent que j'ai reçu pendant toutes ces années. Ou alors, et aussi qu'il ne va plus recevoir d'argent. Donc il y a certaines personnes qui préfèrent rester dans leur situation pour recevoir de l'argent. Praise the Lord. Amen. Somebody was here years ago. You know, she was using a rollator. Well, what do they call it? The hand, they were like this. Everything bent. And she came here, we prayed for her, and we started moving. She started living here with us. And we started helping her for so many things. And she was getting better and better and better. But she told me, she said she doesn't like, she don't like to be better, getting better. She said that she don't want to be ill. I said, why? She had been pretending to be sick because she know that that is how the only way she can get money from the government. And she is now in the highest grade of disableness, or what do they call it? So she's now in the highest grade, and the money they pay her is very high every month. And that money, that if they know that if she can walk, they will not give her again. If she don't pretend like that she is doing, she will. Then there was a time she told me that they were coming. They sent their because they always send people to them. I don't know. That was what she said. She said they send people from the Alka or so, from the physician to them, to check them. He said they were coming. He said, please, she's walking at home now, but when they come, she's going to use pretend again so that the money will continue. I said, who is joining you for that with that evil? I'm not there. You are no longer sick. You are here. Why should you just, why do you, if you look at this woman, Und es gab auch eine ältere Dame, die wir auch hier aufgenommen haben, die auch bei uns zu Hause gewohnt hat. Und sie hat auch uns dann erzählt, dass sie jahrelang der AOK immer vorgespielt hat, krank zu sein, alt zu sein und körperlich sehr gebrechlich zu sein, damit sie von der AOK immer wieder Geld bekommt. Und sie hat das dann so krass verinnerlicht, dass sie dann auch wirklich irgendwann krank geworden ist. Ne? Dass sich ihre Knochen und ihre Gelenke verformt haben. Und wenn man das auch wirklich gesehen hat. Und sie hat das gemacht, damit sie halt, und sie hat das halt erfolgreich in Anführungszeichen gemacht, dass sie sogar schon bei der Versicherung bei der höchsten Pflegestufe eingestuft war und den Höchstsatz bekommen hat, weil sie so gut immer getan hat, dass sie halt krank ist. Und sie hat das dann erzählt und hat gesagt, ja, weil sie halt das Geld braucht und auf angewiesen ist und ihren Lebensstil schon nach diesem Geld angepasst hat. Ne? Und dann musst du dich dann halt wieder zurück anpassen, wenn du das Geld halt nicht mehr hast. Und das will sie nicht. Und sie hat dann auch gesagt, dass die Versicherung öfters zu mir kommt, um zu gucken, wie es mir geht. Und dass die werden auch hier hinkommen, weil die jetzt wissen, dass ich hier wohne. Deswegen könnte es seid bitte nicht überrascht, dass wenn ich hier ganz normal die Treppen gehe und alles mache, dass wenn die Leute hier hinkommen, werde ich das nicht machen, sondern ich werde denen halt sozusagen eine Show bieten, damit die mir weiterhin diesen Satz bieten. Habe ich gesagt, ich verweige das in Jesus Namen, Satan weiche von mir. Ich werde da safe nicht mitspielen, nicht in diesem Haus. Du bist gesund und nicht mehr krank. Amen. Il y avait aussi une dame un peu plus âgée qui on a battu plutôt tout enregistré aussi. Donc qui était ici et qui a prétendu pendant plusieurs années qu'elle était handicapée, qu'elle avait plus bien marché. Donc l'assurance l'avait enfin, il y a différents niveaux d'handicapés. Höchststufe. Yeah. Et donc, elle était dans le plus haut niveau. Et quand tu es handicapé ici, tu reçois de l'aide, donc financièrement. Et elle était ici avec nous, on a prié et tout, elle habitait avec nous, donc ça commençait à s'améliorer. Mais quand on te donne l'argent, l'assurance te donne l'argent, ils viennent de temps en temps checker pour voir ok si ça s'améliore ou pas et pour savoir combien d'argent tu as droit à combien d'argent. Et cette dame est venue vers moi, elle m'a dit que ne sois pas étonné que si ces personnes viennent, je vais encore je vais faire comme si j'étais encore gravement malade, si j'étais encore gravement handicapé afin de recevoir toujours le même montant d'argent. Et là, j'ai rejeté ça. Je lui ai dit que je ne vais pas te t'accompagner dans tes malfaits. Look at verse 25. He said, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself or be cast away? If you gain the whole world and be destroyed. Wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dennoch zerstört wirst, was bringt dir das? Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi celui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Donc, qu'est-ce que ça nous sert d'avoir le monde si on perd notre vie, si on perd Jésus-Christ? Verset 26. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Praise the Lord. Alléluia. On a lu 26 là. Amen. Amen. Let us go to verse 57. 57. Verset 57. 57. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee, you and Christ. That is the message. Du und Christus, das ist die Botschaft. You and Christ. Du und Christus. Jesus and this man. Jesus und dieser Mensch. Amen. Toi et Jésus-Christ. I will follow you. Jésus-Christ est cet homme. Jesus called him. Jesus he said, I will follow you. Ich werde dir folgen, aber. But, amen. Amen. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have net, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, follow me. Are we there, please? Mm-hmm. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let the dead bury their dead. Ah, praise the Lord. Hallelujah. That you be after me. Aber du sei hinter mir her. Amen. Amen. You get it. Amen. But go down and preach the kingdom of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't desire what they desire. Don't be after what they are after. Hab nicht die gleichen Ziele wie sie. Hab nicht die gleichen Wünsche wie sie. On ne doit pas avoir les mêmes buts que les non-chrétiens. On ne doit pas avoir les mêmes désirs. Ja, das erinnert mich daran, ich war ja gestern bei einer Frau und wir haben darüber gesprochen und sie war früher in der katholischen Kirche, jetzt nicht mehr, und hat gesagt, ja, Hauptsache wir haben Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Und da habe ich zu ihr auch gesagt, Jesus ist aber nicht der Gott, der nur liebt, sondern Jesus ist auch der Gott der Gerechtigkeit. Mhm. Ne? Weil am Ende des Tages, wir werden alle vor einem Gericht stehen und vor ihm antworten müssen. Und das erinnert mich daran, dass dieser Vers, der kommt eigentlich so kalt rüber. Das ist nicht der Satz hier, das ist nicht der Jesus, den alle Leute auf dieser Welt kennen. Ah, Liebe. No, Jesus will never do that. Jesus came to settle family, so we are to be one in evil. Yeah. No matter how, we are one. We are one. Weil das ist wirklich ein Vers, wenn man überlegt, da ist der fleischliche Vater gestorben und Jesus hat nicht gesagt, oh, das tut mir leid. Mhm. Jetzt lass uns doch erstmal traurig sein oder so, sondern er hat gesagt, lass die Toten die Toten haben. Let the dead bury their dead. But you don't have anything to do with death. You are not dead. Gottes. You are no longer dead. You are alive. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nini vient de dire que hier, par la tête, mère, hier, elle était chez une femme qu'elle connaît et qui était dans l'église catholique et qui n'est plus. Et pour elle, l'essentiel est. C'est l'amour, l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire que. Enfin, Dieu est peut-être amour, mais aussi. Il est aussi. La justice. Ouais. Parce qu'on peut voir dans cette verset-là que. L'homme qui devait suivre Jésus-Christ a demandé à. Il est aussi juste. Oui, il est juste, il y a, justice ici, il a demandé à enterrer son père et Jésus-Christ lui a répondu que de laisser les morts enterrer leurs morts. Et si tu transmets ça dans ce monde ici, tu vas dire que c'est pas vraiment gentil, c'est pas quelqu'un de chaleureux. Si tu vois cette phrase charnellement et pas avec l'esprit. Look at verse 61. Verset 61. And another also said, Lord, I will follow thee. But let me first go bid them farewell, which are at home, at my house. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow, and looking back, his feet for the kingdom of God. I don't know if somebody's getting something. Ja, Jesus sagt hier sozusagen, jemand, der am Steuer sitzt und die ganze Zeit nach hinten schaut, wird halt nicht fahren können. Ne? Du musst halt nach vorne schauen, fokussiert und weiter Christus folgen. Ouais. Donc Jésus nous dit qu'on doit être concentré sur lui, parce que si par exemple tu conduis une voiture et tu regardes toujours derrière toi, tu pourras pas rester sur le bon chemin et arriver à ta destinée. You know, Messi just said driving. You know, that driving, that car, that driving can be friends, can be parents, can be your job. That, you know, that you keep on looking back. The what you desire to become in life. Diese Sachen, weshalb du immer wieder zurückschauen, kann verschiedene Sachen sein. Ob es Freunde, Familie sind, ob es Karriere ist, ob es Träume sind. All diese Dinge, die uns immer wieder dazu verführen, nach hinten zu schauen und diese Reise zu riskieren. Mm. Et les choses pour lesquelles tu regardes en arrière toujours, ça peut être ton travail, ta famille ou quoi que ce soit, mais faut savoir que ces choses peuvent t'empêcher d'accéder au royaume des cieux. Si tu retrouves pas le droit chemin, si tu poses pas tes yeux vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Jesus said, no looking back. Jesus sagt, es gibt kein Zurück mehr. If you look back, you will go back. Hier sagt, wenn wir zurückschauen, wenn wir zurückgehen. Donc Jésus dit qu'on ne doit pas avoir de regrets, qu'on ne doit pas regarder l'arrière, parce que si on regarde toujours vers notre passé, on va y retourner. Coming to Christ is risky. Zu Jesus Christus zu kommen. Are you ready to lose all? Sind wir bereit, alles zu verlieren? Donc c'est risqué de choisir Jésus-Christ. Est-ce que tu es vraiment prêt à tout perdre? I don't know about you. I'm ready to follow Christ. Ich bin bereit, Jesus Christus zu folgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Je sais pas si vous êtes prêt à choisir Jésus-Christ, mais moi, je suis prêt. Go to 1 John 2. 1 Johannes 2. 1 Jean. Alléluia. 1 John 2. 1 Johannes 2. From verse 15 to 17. 1 Johannes 2, 15 bis 17. 1 Jean 2, de 15 à 17. He said, love not the world, neither the things that are in the world. Liebt nicht die Welt oder die Dinge, die in der Welt sind. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. If any man love the world, the love of the Father is not in him. We are going to choose one. Du musst dich entscheiden. On doit choisir soit le Père ou le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Are you really hungry of Christ? Jesus. Est-ce que tu as vraiment la faim du Christ? Or you are hungry of something else? Oder haben wir Hunger nach etwas anderem? That we might not know about, but you cannot hide it from Christ. Von dem wir nicht wissen, aber wir können es vor dem Herrn nicht verstecken. Ou alors tu veux quelque chose d'autre que tu caches peut-être ici dans l'église, mais que tu ne peux pas cacher devant le Dieu le Père. You cannot hide it from Christ, and you cannot hide it from Satan. Wir können es vor Christus nicht verstecken, wir können es auch vom Satan nicht verstecken. Sie wissen deine, sie kennen deine Motive, sie kennen dein Herz, sind beide Geist. Tu peux pas le cacher devant Jésus-Christ ni devant le diable, parce que tous les deux connaissent ton cœur, ils connaissent ton motif, ils connaissent tes désirs. Verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of this world. Amen. En effet. On a lu verset 16. Verse 17. 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is going to be goodbye to the world. Es wird ein Abschied sein. Ein Abschied von der Welt. Donc on doit se détacher de ce monde. It is going to be goodbye to the flesh. Es wird ein Abschied vom Fleisch sein. On doit se détacher de la chair. It is going to be goodbye to the natural parents. Es wird ein Abschied sein von den natürlichen Freunden, von den natürlichen Eltern, von natürlichen Geschwistern. Das fordert Christus, weil sonst werden wir nicht auf ewig teilhaft sein an ihm. Afin d'être relié à Dieu, attaché à Dieu pour toujours, on doit se détacher de ce monde, détacher de nos parents, de nos amis, de nos familles. You know why it's like that? Aber wisst ihr, weshalb das so ist? Mais vous savez pourquoi? Because since the fall, seit dem Sündenfall, Satan has polluted everything. Hat der Satan diese ganze Welt, the natural family, die natürlichen Freunde, you know every sibling, brothers and sisters, there's pollution everywhere. And that's why in Old Testament God would say kill all of them. In allen Dingen dieser Welt, sie wurden verunreinigt, sie wurden verdreckt durch den Sündenfall. Und deswegen hat damals im Alten Testament Gott immer sehr oft befohlen, dass einfach alles getötet wird, dass eine ganze Nation beispielsweise ausradiert wird, weil die Sünde in diese Nation herrscht. Und diese Sünde ist wie ein Krebs, der sich sonst verbreiten wird an andere Menschen. Deswegen muss es abgekattet werden. Das war ein bisschen viel auf einmal. Dieu a, dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent détruit toutes des nations ou tout un peuple, parce que après la chute de l'homme, le monde a été pollué. Vos amis, la chair, on hérite maintenant le péché, parce que ce monde ici, la terre est maintenant le royaume de Satan. C'est ça la raison pour laquelle on doit se détacher de tout, on doit On doit laisser la terre, cette vie derrière nous afin d'avoir la vie de Jésus-Christ. Are you ready to say goodbye to all? Sind wir bereit, uns von all diesen Dingen zu verabschieden? Est-ce que tu es vraiment prêt à te détacher de ce monde? Goodbye to Satan and his kingdom. Uns vom Satan und seinem Königreich zu verabschieden, nicht mal ein Teil von ihm zu sein. On doit se détacher du diable et de son royaume. It is going to be goodbye to I must pass my exam. Es wird auch ein Abschied sein zum ich muss meine Prüfungen bestehen. Ouais. On doit aussi se détacher des résultats qu'on attend de ce monde. Par exemple, si tu as un examen à passer, ça ne doit plus être ta... Comment c'est ça? I must pass my exam. I must go to university. Réussir ton examen n'est plus ta première priorité. C'est Jésus-Christ qui est ta première priorité. It's not what you want to be. It's what else want you to Abschied be. Sein von deinem eigenen Willen, von deinen eigenen Wünschen. Denn es geht nicht mehr um das, was du dir vorgestellt hast, was du dir gewünscht hast, sondern es geht um das, was Christus für dein Leben will, weil dein Leben ihm jetzt gehört. Il ne s'agit plus de tes désirs, de tes plans. Il s'agit plutôt maintenant de la volonté de Dieu pour ta vie. Are you ready to say goodbye to I must marry? Sind wir bereit, uns davon zu verabschieden, zu heiraten? If Christ said don't marry, will you say that it's a must? Du sollst dich heiraten, wirst du darauf bestehen und sagen, nein, ich muss heiraten, das muss ich machen, weil das wollte ich schon immer. Donc, est-ce que t'es prêt à suivre Jésus-Christ s'il dit que, ok, tu vas pas te marier, même si c'était ta volonté pendant toute ton enfance, pendant toute ta vie? If Christ said this is who you are going to marry, will you say no? Das because ist die Person, die du heiraten wirst. Wirst du dann nein sagen wegen fleischlichen Gründen? Ou alors si le Christ te dit, ok, ça c'est la personne que tu vas marier. Est-ce que tu es prêt à suivre sa volonté? Ou alors tu vas suivre tes cinq sens et dire que non, c'est cette personne, je ne suis pas attiré par cette personne. Wir verabschieden uns von dieser Welt sozusagen, weil wir uns für Jesus Christus entschieden haben. On quitte ce monde parce qu'on a choisi Jésus Christ. You know, coming to Christ means goodbye to everything natural. Zu Christus zu kommen bedeutet, sich von allem Natürlichen zu verabschieden. Donc, venir vers Jésus-Christ veut dire de se détacher de chaque chose charnelle. Including the natural parents, the siblings, friends. Dazu gehören auch die natürlichen Jobs. Eltern, die natürlichen Geschwister, Arbeit, Karriere, all diese Sachen. Donc ça veut dire qu'on renonce à nos parents, à nos carrières, à nos frères et sœurs, à nos amis, à tout ce qui appartient à ce monde, quoi. Christ's world is not natural. Weil die Welt von Christus ist nicht natürlich, sondern übernatürlich. Natürlich. Parce que le royaume du Christ n'est pas naturel, il est surnaturel. Remember, Adam did not have a natural family. Erinnert euch daran, Adam hatte keine Eltern. Only true God. Er hatte einfach nur Gott. Parce que rappelez-vous que Adam n'avait pas de parents. And he was able to live. Und er konnte leben. Et il était capable de vivre. Und er hat gut gelebt. Et il avait une bonne vie. No longer natural family, but supernatural family. Nicht mehr eine natürliche Familie, sondern eine übernatürliche Familie. Donc, dazu gehörst du jetzt. Donc tu n'as plus une famille charnelle, mais tu as une famille surnaturelle, une famille spirituelle. No longer natural relationship, friendship. Keine natürliche Beziehung mehr oder Gemeinschaft mehr, sondern übernatürliche Beziehungen, übernatürliche Freundschaften. Donc toutes tes relations, toutes tes amitiés que t'as, elles sont plus charnelles, mais surnaturelles, elles sont toutes spirituelles. Marc 10. Praise the Lord. Alléluia. Marc 10. Look at from verse 28. Markus 10, Vers 28. Then Peter began to say unto him, Lo, we left all. We left all the natural. Petrus hat zu Jesus gesagt, wir haben alles verlassen. Pierre a dit à Jésus-Christ qu'on a tout quitté. Natürliche verlassen. On a quitté le naturel pour te suivre. Und dir gefolgt. Somebody did. Amen. And Jesus answered and said, Verily I say unto thee, there is no man that hath left house or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands for my sake and the gospel, then he shall receive the supernatural. Amen. Amen. Somebody there. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Praise the Lord. Hallelujah. And it is not without persecution. Und es ist nicht ohne Verfolgung. Et ça ne viendra pas sans persécution. Amen. Amen. People will hate you for that decision. Leute not choosing Christ. Werden dich hassen, weil du dich für Jesus Christus entschieden hast. Les gens vont commencer à te détester parce que tu as choisi Jésus Christ. People will hate you for being there for Christ. Leute werden dich hassen, weil du für Christus da bist, weil du für Menschen da bist, die Christus haben. Les gens vont te détester parce que tu es maintenant là pour Jésus Christ. Tu aides les enfants de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And that is why, you know, the natural has to go. Then through that, the supernatural can now live. Deswegen, we cannot live that supernatural life. Das natürliche Leben müssen wir gehen lassen. Wir müssen es vorbeiziehen lassen, damit Platz ist für das übernatürliche Leben von Jesus Christus. Amen. On doit renoncer à notre vie charnelle, à notre vie naturelle, afin d'avoir de la place pour notre vie spirituelle. And that's why our relationship, our friendship is not based on we are good to one another. It is Christ is so good. Deswegen, weil unsere Beziehungen eben übernatürlich sind, basieren sie eben nicht auf natürlichen Dingen, auf du bist gut zu mir, ich bin gut zu dir, sondern sie basieren auf Jesus Christus allein, auf die bedingungslose Liebe von Jesus Christus. La fondation de nos relations est Jésus Christ. Il ne s'agit plus de motifs naturels. Je t'aime bien parce que tu me fais du bien, parce que tu m'aides ou quoi que ce soit. La chose qui nous attache, c'est Jésus-Christ. Our being together is not that we are there for one another, but we choose Christ. Unser Zusammensein ist nicht mehr aufgrund der Tatsache, dass wir einfach füreinander da sind, sondern dass wir uns für Christus entschieden haben. Amen. Für Christus entschieden haben und damit auch für uns entschieden haben, weil diese Gemeinschaft Christus ist. Und Ungläubige sind dafür einander, sind dafür das Fleisch, aber wir sind dafür Christus und deswegen dafür einander. Amen. La fondation de notre relation est Jésus-Christ, parce que on est frères et sœurs, parce que toi tu as choisi Jésus-Christ et moi aussi je l'ai fait. Parce que les païens aussi sont cèdent entre eux, mais si le motif n'est pas Jésus-Christ, cette amitié, cette relation aussi est mauvaise. It is not how we treat one another. It is how we treat Christ. How we see Christ, how we choose him. Einander behandeln, sondern wie wir Christus behandeln. So wie unsere Beziehung zu Christus ist, das wird sich auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zeigen. Donc il ne s'agit pas de la manière dont je traite mes frères et sœurs, mais plutôt de la manière de traiter Jésus-Christ dans ma vie. Parce que si on choisit Jésus-Christ, si on va aussi Jésus-Christ en l'un et l'autre, automatiquement on va traiter nos prochains, nos frères et sœurs comme Jésus-Christ. The natural people see how they treat one another. Die natürlichen Leute schauen auf die Werke und Taten der Menschen. L'homme naturel, les païens, voient, enfin, pour eux, ce qui est important, c'est la manière de s'approcher, de to treat one another, de... Für natürliche Leute geht es darum, also wie man halt einander gegenübertritt, wie man sich behandelt. Was hast du schon gesagt? Ich habe es, glaube ich, einen Satz davor sogar schon gesagt, aber ich habe okay, es okay. Gesagt. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they see how they treat one another, but we see how Christ treats us. Sie schauen darauf, wie sie einander behandeln, wie man sie behandelt. Aber wir schauen darauf, wie Christus uns behandelt hat. Amen. Pour ils voient comment ils se traitent l'un et l'autre. Mais pour nous, ce qui est important, c'est comment, c'est la manière avec laquelle Jésus nous traite. How we see Christ is how we see one another. Wie wir Christus sehen, so werden wir auch einander sehen. Si, dans la manière dans laquelle on voit Jésus-Christ, c'est aussi la manière dans laquelle on va voir nos frères et sœurs. You know, for us, it is Christ first before one another. I will explain. Für uns ist es erst Christus und dann die anderen. Ich erkläre es. Parce que pour nous, il s'agit d'abord du Christ après des autres. Mais je vais l'expliquer maintenant. Where's the pen, please? I want to write here. You know, it is not. Christ is here. We are here. Es ist let me draw it. Okay, ich male es kurz auf. It is not these two. Then it is here. This is Christ. This is you, and this is Christ. Christ, you, then Christ. Es ist nicht die obere Zeichnung, wo wir sehen, dass oben Christus ist und darunter stehen wir, sondern es ist die untere Zeichnung, in der Christus der Kern ist. Also Jesus ist in uns und wir sind in Jesus. Also Jesus ist in uns drin und Jesus ist um uns herum. So, amen. You know, sorry, if anything comes... Okay, sorry. Okay, ça va se finir. Donc... Elle nous a montré deux dessins et c'est pour nous montrer notre relation avec Jésus-Christ. Ça, il ne s'agit pas qu'il y a d'abord le Christ est né et nous on est en dessous, mais plutôt qu'on a Jésus-Christ en nous et Jésus-Christ aussi nous occupe complètement, aussi de l'extérieur. Donc on l'a en nous et autour de nous. You know, if anything is coming to you, you have to... This is... Look at you. You have to pass through Christ. And so if we are looking at each other, we see this. We see Christ. And not here. We don't see here, we see here. Wenn etwas auf uns zukommt, muss es erstmal an Christus vorbeigehen. Deswegen Christus ist sozusagen diese äußere Schale und unser Inneres. Das heißt, wenn wir einander ansehen, sehen wir unsere äußere Schale an. Diese äußere Schale in jedem von uns, der Jesus hat, ist Jesus selbst. Amen. Donc, somebody gets in it. Si quelque chose vient vers nous, ou alors un problème nous atteint, il doit d'abord, ce problème atteint d'abord Jésus-Christ. Tout comme si moi maintenant je vois mes frères et sœurs, je dois d'abord voir Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui les entoure. Husband and wife, parents and children, und das in jeder Beziehung, brothers and sisters, bei Geschwistern, bei Freunden, bei in der Ehe, in all diesen Beziehungen müssen wir das so sehen. Donc, et c'est ça qu'on doit voir dans chaque relation, que ce soit entre père et enfant, ou alors homme et femme, ou alors même dans les amitiés. That's what I always mean when I say Christ first. Because you know that the real you is Christ. The real you is your spirit. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage Christus zuerst, weil das, was du wirklich bist, das ist Christus, den du angenommen hast, der jetzt um dich herum ist und den wir ineinander sehen. Et quand je parle, et quand je dis que Jésus-Christ en premier, c'est de ça que je parle, parce que ton esprit est Jésus-Christ. So also is the ministry. So auch ist das in der Gemeinde. Et c'est aussi comme ça dans l'assemblée. The ministry, Christ is in the ministry and the ministry is inside Christ. Amen. Bei einer lebendigen Gemeinde ist Christus in der Gemeinde und Christus um die Gemeinde herum, wenn es eine lebendige Gemeinde ist, die wirklich Christus zum Kopf hat. Et c'est comme ça aussi avec l'église. Quand c'est une église vivante, c'est une église qui prêche la vérité. Jésus-Christ est dans l'église et l'église en même temps est en Jésus-Christ. You cannot separate yourself from your spirit. Du kannst dich selbst von deinem Geist nicht trennen. Wenn du dich davon trennst, dann stirbst du. Your body and your spirit. Dein Körper und dein Geist, die können sich voneinander trennen. Sobald sie sich trennen, ist es vorbei. Donc tu peux pas séparer ton corps de ton esprit. dès que ton esprit quitte ton corps charnel, il meurt. So also, we cannot separate Jesus from one another. Genauso können wir auch Jesus Christus nicht voneinander trennen. Wir sollen einander nicht getrennt von Jesus sehen, sonst werden wir nicht leben können. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas séparer. On ne doit pas se séparer de Jésus-Christ, tout comme on n'a pas séparé nos prochains de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Please, any question? Ich habe keine Frage, aber ich wollte was ergänzen. Messi, du kannst auch gleich was sagen, weil das kam ja eigentlich von dir. Also es kommt von dir. Aber der Heilige hatte mir auch noch was dazu gesagt, zu dem Beispiel mit Pascaline oder das Beispiel mit diesem Rollstuhlfahrer, der dann vom Pastor geheilt worden ist, also durch Glauben, und dann nach 2 Wochen immer noch im Rollstuhl gefahren ist, weil er halt nicht wollte, dass das Amt ihm halt das Geld streicht oder das Geld zurückverlangt, weil die halt dann denken, er hat die ganze Zeit nur so getan. Und der Heilige hat mir auch eben dazu gesagt, dass wir auch aufpassen müssen, dass, weil als du diese Geschichte mit Pascal erzählst, war so voll schockiert. Ich habe mir gedacht, so, boah, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas machen? Ne? Mhm. Und dann hat mir der Heilige auch dazu gesagt, dass wir das auch oftmals machen, weil sobald wir alte Charaktereigenschaften oder alte Eigenschaften von früher zum Beispiel sagen, ja, ich bin einfach im Fleisch, bin ich einfach so, ich bin einfach im Fleisch eine Person, die gerne ausrastet, oder ich bin einfach im Fleisch eine Person, die erstmal 3 Wochen beleidigt ist und mit dir erstmal nicht mehr reden möchte, wenn man das immer wieder hochbringt, dann ist man genauso wie dieser Rollstuhlfahrer. Ja, man ist schon geheilt, man ist schon befreit von diesen ganzen Eigenschaften, aber trotzdem holt man immer wieder diese Vergangenheit und tut das wieder auf sich drauf und rechtfertigt sein Verhalten dass man halt nicht diesen neuen Menschen sieht, sondern diesen alten immer wieder zurückbringt. Und das gilt nicht nur für Charaktereigenschaften, das gilt für alles. Auch wenn du bestimmte Leute immer noch so siehst, wie sie halt, also immer noch im Fleisch siehst, anstatt in Christus siehst, oder andere Dinge. Ja. Praise the Lord. Alléluia. Sazé voulait nous a rappelé que de temps en temps aussi on est comme la personne dans la chaise roulante qui voulait pas être guérie. Quand on dit je suis impulsif ou alors je m'énerve vite, or que Jésus nous a déjà libéré de ce caractère là qu'on avait. Donc on continue pas avec Jésus-Christ, on n'est pas concentré sur ce qu'il a accompli pour nous dans notre vie. Donc on doit vraiment rejeter cette ancienne personne qu'on était, donc on a rejeté cette ancienne vie afin de suivre réellement et dans la vérité de suivre Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You know, so many things we always want to see it, or we are fast to see it in just a little place. Not knowing that it's even brighter than that. It's like yesterday,